Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, mit uns heute nochmal die Debatte zu führen, auch in einzelnen Foren und Diskussionen, und dass wir nochmal hier gemeinsam über das Partizipations- und Integrationsgesetz diskutieren können und über die Art des Zusammenlebens in dieser Stadt und wie wir es beurteilen und verbessern. Ist ja im Moment ein viel und heiß diskutiertes Thema. Und wir sehen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen zum Begriff Integration gibt. Mindestens ebenso viele Auffassungen zum Thema, wie bestimmt man den Migrationshintergrund? Ist es eine immerwährende Begleiterscheinung oder ist es etwas Prozessuales? Wer hat einen Migrationshintergrund? Nach unserer Definition sind das alle Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben und deren Kinder. Bedauerlicherweise geht ja die öffentliche Debatte momentan vielfach in eine andere Richtung, als die wir uns wünschen. Hier wird von Integrationsverweigerern gesprochen, obwohl niemand genau sagen kann, was eigentlich die Kriterien dafür sind, und einfach, dass Integration als individueller Prozess des sich integrieren Könnens, Wollens oder Müssen dargestellt wird und nicht über die strukturelle Dimension des Themas Integration diskutiert wird, also dass eine Gesellschaft die entscheidenden Voraussetzungen dafür zu schaffen hat, dass Integration als beidseitiger oder vielseitiger Prozess realisiert wird. Das heißt, die Debatte wird getragen von der Frage, wie viel Integrationsverweigerer die Stadt hat oder das Land, aber die Indikatoren dafür sind nicht zu bestimmen und sind auch nicht stimmig. Diese Anschauung, dass Ausländer sich nicht integrieren wollen, dass sie womöglich nur kommen, um Sozialleistungen zu beziehen, korrespondiert mit einem Bild, dass Migrantinnen und Migranten in Deutschland als Problem darstellt, bildungsfern, arbeitslos, fundamentalistisch und dann oft auch noch mit einer Zuspitzung, die ethnisiert, also vor allem muslimische Menschen mit arabischer, türkischer und kurdischer Herkunft in besonderer Weise meint. Die Bundesregierung macht die Debatte nicht einfacher und sie gestaltet auch die Möglichkeiten zur Integration nicht besser. Zwar reden sie davon, dass Integration maßgeblich vorangebracht werden muss, und die Kanzlerin trifft sich ja wie auch vor kurzem regelmäßig auf einem Integrationsgipfel mit Akteuren. Es wird diskutiert, es entstehen auch Ideen, die wie Integration vorangebracht werden soll, aber schlussendlich erkennt sie die Realität nicht an und setzt die Ideen nicht um. So hat die Bundesregierung schon vor einer ganzen Weile bekannt gegeben, dass sie jetzt endlich das Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufs- und Bildungsabschlüsse in Deutschland verabschieden will. Wir kennen einen noch sehr intern behandelten Arbeitsentwurf und wissen, dass er aber gerade in einer sehr, sehr komplizierten und strittigen Abstimmung zwischen mindestens drei Ministerien stattfindet. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir im November noch ein Gesetz zur Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen diskutieren können. Dabei ist es doch so wichtig, dass auch in Berlin viele hochqualifizierte Menschen mit Migrationshintergrund endlich auch in ihren erlernten Berufen arbeiten können, und hier finden wir, dass die Regierung seit langem eine Bringeschuld nicht einlöst. Bei einem anderen Thema verschlechtert die Bundesregierung die Situation sogar noch drastisch. Ich will hier den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Thema Zwangsehen aufrufen, was als energische Maßnahme daherkommt, verschlechtert in Wirklichkeit die Situation, also vor allem von Frauen. Es war ein langer Kampf bis zum Jahr 2000, das Aufenthaltsrecht nach 2 Jahren Ehe unabhängig zu gestalten. Nun soll im Zuge des Gesetzentwurfs der Bundesregierung und ganz anders, als wir es vor Jahren im Bundesrat gefordert haben, die Grenze wieder bei 3 Jahren liegen. Das heißt also, ein Fortschritt, ein errungener Fortschritt wird wieder zunichte gemacht. Das heißt, die Betroffenen müssen durchhalten, 3 Jahre, um nicht in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden. Und es gibt ja nicht wenige Fälle, wo Familien nicht glücklich darüber sind, dass die Tochter geschieden zurückkommt. Auch beim Punkt Asylbewerber, Asylbewerberleistungsgesetz, es sind unzählige Anträge im Bundesrat behandelt worden. Im letzten Jahr war es Berlin, dieses Jahr ist es Brandenburg, das diesen Antrag einbringt und wir sind immer mit Einbringer, der, zumindest der Gleichsetzung zwischen den Leistungen des Asylbewerbergesetzes und der Hartz-IV-Sätze. Nun muss erst also eine gerichtliche Entscheidung her, die also sagt, Verstoß gegen das Grundgesetz, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und ich bin sehr gespannt, wie das am Mittwoch und Donnerstag, wo sich alle Länderminister und Senatoren treffen, wie die Bundesregierung nunmehr mit diesem Vorhaben, die Sätze, die seit 15 Jahren um keinen Cent angepasst und erhöht worden sind, umzugehen gedenkt, nachdem das Bundesverfassungsgericht hier ein eindeutiges, aus unserer Sicht, Urteil gesprochen hat. Dabei ist Integration ein dynamischer gesellschaftlicher Prozess. Dieser funktioniert dann, wenn alle bereit sind, auf die jeweils anderen einzugehen, sich zu öffnen, sich zu verändern. Berlin hat sich sehr gewandelt. In unserer Stadt gibt es mindestens 850.000 Einwohnerinnen und Einwohner migrantischer Herkunft, also die eine Einwanderungsgeschichte haben. Berlin ist also eine Einwanderungsgesellschaft. Es hat sehr lange gedauert, bis alle Parteien das überhaupt bereit waren zu akzeptieren. Und es wird noch viel länger dauern, die Fehler, das so lange nicht akzeptiert zu haben, einzugestehen, insbesondere bei der CDU. Das heißt also, die herkunftsdeutsche Bevölkerung hat sich genauso verändert wie die eingewanderten Bevölkerungsteile. Das lässt sich vielleicht am plakativsten am Beispiel unserer Ernährung darstellen und unseren Essgewohnheiten. Ja, Currywurst, Bulette, Schmorgurke gehören zu den traditionellen Elementen, jetzt vielleicht nicht für Vegetarier, aber so überwiegend. Aber obwohl Pizza, Spaghetti, Nasi Goreng und Sushi, Falafel und Couscous eben nicht in den alten Kochbüchern steht, sind sie doch ein untrennbarer Bestandteil unserer Essgewohnheiten und sie sind völlig selbstverständlicher Bestandteil unserer Speisepläne. Im Thema Kultur gerade nochmal das Thema Musik, also Hip-Hop und Rap, das vor allem junge Leute nicht nur hören, sondern auch selber machen, damit auf eigene Diskriminierung aufmerksam machen und sehr, sehr großen Zuspruch wiederum bei allen Berlinerinnen und Berlinern finden, dafür dann diese Musikstile auch in die Gesellschaft zu tragen. Sie sind Vorbilder für Kinder und Jugendliche aus allen gesellschaftlichen Bereichen, aus migrantischen Familien genauso wie aus herkunftsdeutschen Hartz IV oder Arztfamilien und die, niemand denkt daran, den produktiven Ansatz von Integration und Migration aus dem Thema Kultur und Kunst herauszuhalten. Hier findet Integration statt, ebenso im Sport. Das Spannende ist, dass das von vielen auch so gesehen und akzeptiert wird, aber eben nicht auf ganz entscheidende andere Bereiche übertragen wird, jedenfalls in den Köpfen vieler Menschen. Deshalb ist es uns nochmal so wichtig, auch den Zugang zu Bildung, zu Erwerbsarbeit als einen entscheidenden Antriebsfaktor für gesellschaftliche Integration nicht nur darzustellen, sondern auch darzustellen, was wir in den letzten 8 bis 9 Jahren zu dem Thema vorangebracht haben. Wir haben seit 2001 eine ganze Menge gerade im Kita, im Bildungs- und Ausbildungsbereich in die Wege gesetzt. Wir haben Gesetze geändert. Wir haben ein Kita- und Schulgesetz, was auf Inklusion setzt, was also auf mehr Chancengleichheit für gerade finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund setzt. Wir haben die Sprachstandsmessung und die Kita mit einer Sprach- und Bildungsförderung etabliert für alle in der Stadt. Wir haben die gebührenfreie Kita ab Januar, dann die alle 3 Jahre vor der Einschulung, die auch kostenfrei sind. Wir haben die interkulturelle Ausrichtung gerade im schulischen Bereich etabliert und das fängt ja auch an, erste Früchte zu tragen. Wir haben den Ethikunterricht auch gegen Widerstand in der Stadt mit einer Mehrheit dann auch verankert und gerade diese Frage von Kommunikation unabhängig von Religion und Herkunft ist ja auch sehr, sehr positiv für die Zukunft. Wir haben das gegliederte Schulsystem weitgehend abgeschafft und gehen mit der Gemeinschaftsschule und der Sekundarschule einen Weg von deutlich weniger Gliederung, also mit der Abschaffung der Hauptschulen, finde ich auch integrationspolitisch ganz entscheidender Weg und ein Weg, der auch gerade bildungsfernen Familien den Weg in die Schule überhaupt erst öffnet. Dazu haben wir in der Stadt 250 Stadtteilmütter, Elternlotsen und Leute, die im Kiez gerade vielen Eltern den Weg in die wirkliche Kommunikation mit Schule, mit schulischen Erfordernissen sehr, sehr qualitativ und sprachlich sehr, sehr in hoher Qualität diesen Eltern den Weg öffnet. Das heißt, wir reden nicht nur darüber, sondern wir haben sehr, sehr viel in die Wege geleitet über unseren öffentlich geförderten Beschäftigungssektor in vielen, vielen Sprachen dann den Zugang für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern zu öffnen und die Kommunikation zu ermöglichen. Wir haben vor kurzem ein Netzwerk gegründet, damit also noch besser geworben werden kann, damit Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher mit Migrationshintergrund ihre Abschlüsse machen und dann auch in Berlin tätig werden. Etwas, was allen sinnvoll erscheint, wofür man aber auch etwas tun muss, damit es dann auch Wirklichkeit wird in einer relevanten Größenordnung. Wir haben eine Fülle von Maßnahmen in der Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik eröffnet, ermöglicht und in hoher Qualität auch verstetigt, was Migranten und Migranten neue Wege in die Erwerbsarbeit ermöglicht. Und wir gehen als Arbeitgeber sind ein gutes Beispiel. Wir haben innerhalb von 3 Jahren den Anteil von Auszubildenden mit Migrationshintergrund auf jetzt 20% gesteigert. Und der nächste Schritt ist dann die Anforderung an uns selbst, dass sich das auch in entsprechenden Einstellungen im öffentlichen Dienst realisieren lässt. Ich bin da optimistisch, weil sowohl die demografische Entwicklung als auch der Fachkräftemangel da also uns sehr, sehr viel mehr Chancen einräumt, was Ausbildung und Erwerbsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, als das in der Vergangenheit der Fall war. Dennoch müssen wir diesen Prozess sehr intensiv begleiten, damit er wirklich gelingt. Und dafür ist eben die Frage des Abbaus struktureller Diskriminierung und die gleichberechtigte Teilhabe an der demokratischen Gestaltung unserer Gesellschaft ein ganz entscheidender Punkt. Also mit unserem Gesetz jetzt aufbauend auf dem, was wir in der Bildungs- und Ausbildungspolitik erreicht haben und in die Wege geleitet haben, was möglicherweise auch etwas verzögert dann bestimmte Früchte in der Integrationspolitik tragen wird, aber darauf unser Demokratiegesetz jetzt aufzubauen, obwohl wir uns natürlich vorher sehr intensiv die Frage gestellt haben, was wir als Land können, weil wir ja wussten, dass wir beispielsweise beim Staatsbürgerschaftsrecht, auch beim kommunalen Wahlrecht ganz massive Fesseln durch bundesgesetzliche Regelungen und einer Nichtbereitschaft, sich da wirklich zu öffnen, gleiche Rechte einzuräumen, gehindert werden. Sie wissen um das Optionsrecht für heute 18-Jährige, die sich zwischen einer Staatsbürgerschaft entscheiden müssen. Sie wissen, dass das kommunale Wahlrecht nach wie vor ungeklärt ist und auch auf kommunaler Ebene momentan ausgeschlossen. Deshalb haben wir uns trotzdem entschieden zu sagen, das, was wir regeln können und das, was wir schon geregelt haben, soll sich ganz, ganz stark also nochmal auf die Frage mehr Teilhabe, mehr Gleichberechtigung und Abbau von Benachteiligungen richten. Wir wollen das gesetzlich verankern. Wir wollen das Partizipations- und Integrationsgesetz zu einer Querschnittsaufgabe, aber auch zu einer Pflichtaufgabe des Landes Berlin machen und haben die wesentlichen Indikatoren dafür auch im Gesetz benannt. Das heißt, wir wollen mit dem Gesetz die Beteiligungsgremien, die es bereits gibt, gesetzlich festlegen. Dazu gehört der Landesbeirat, aus dem ja die Idee eines solchen Gesetzesvorhabens fürs Land Berlin entstanden ist. Also damit ist ja das beste Beispiel dafür, dass hier Mitbestimmung und Integration funktioniert hat und dieser Partizipationsanspruch dann in Form eines Gesetzes sich so auch jetzt wiederfindet. Aber momentan haben wir die Regelung, dass mit einem einfachen Senatsbeschluss dieser Landesbeirat für Integration und Migration, in dem ja auch alle Staatssekretäre des Landes Berlin teilnehmen, zunächst verpflichtend und jetzt aber doch aus Einsicht darin, dass das eine wichtige Diskussionsplattform ist, könnte mit einem einfachen Senatsbeschluss abgeschafft werden. Das wollten wir in jedem Falle verhindern, unabhängig von der politischen Farbenlehre im Land Berlin. Dazu gehört, dass die BVV eine einheitliche Struktur haben, dass es in allen Bezirken Integrationsbeauftragte und Integrationsausschüsse geben soll und dass wir hier in der Frage wussten, dass wir uns anlegen mit den Bezirken, weil wir ihnen Strukturen nicht nur nahelegen, sondern sie gesetzlich beschließen. Aber das ist im Sinne von gleichwertigen Lebensverhältnissen und dass eben ab 1. Januar dann der Bürgermeister von Reinickendorf beispielsweise nicht mehr alleine entscheiden kann, ob er einen Integrationsbeauftragten im Bezirk benennt oder nicht. Dafür ist es dann doch das richtige und notwendige Mittel der Wahl gewesen, dass wir uns da auch in Bezirksbelange eingemischt haben, um einheitliche Lebensverhältnisse hier auch zu realisieren. Wir wollen auch sehr vorbildlich sein, was die Frage interkulturelle Kompetenz betrifft. Wir wollen, dass die Beschäftigten des Landes in der Lage sind, die Kommunikation und die Bedarfe von Menschen anderer Herkunft zu verstehen. Und dabei geht es nicht nur um Mehrsprachigkeit, aber auch. Es geht um die Kenntnis, das Denken und Fühlen von Menschen anderer Herkunft nachvollziehen zu können. Die interkulturelle Öffnung von Verwaltung und landeseigenen Unternehmen zieht vor allem drei Konsequenzen nach sich. Ich begrüße unser Geburtstagskind, Herrn Piening, ganz herzlich. Und Sie müssen leider dann gleich arbeiten, aber so ist das eben. So ist das eben mit so einem Partizipationsgesetz. Das gilt für alle Tage im Jahr. Die interkulturelle, also wir wollen, dass diese interkulturelle Kompetenz, die wir genauestens definiert haben in unserem Gesetz, dass die auch erlangbar ist, dass auch Qualifikationen dazu führen, dass Menschen diese Kompetenz erwerben. Das soll für Verwaltung und landeseigene Unternehmen gelten und zieht vor allem drei Konsequenzen nach sich. Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz gelten als Qualifikation von Beschäftigten bei Einstellung und Beförderung. Es ist also explizit ein Indikator für Einstellung und Beförderung neben sozialen und natürlichen fachlichen Kompetenzen. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Die Vielfalt der Bevölkerung soll sich auch in der Beschäftigtenstruktur der staatlichen Institutionen widerspiegeln, auch wenn wir das ohne starre Quoten vorgegeben haben. Alle Maßnahmen und Vorhaben der Institutionen müssen darauf überprüft werden, ob sie die Vielfalt der Stadtbevölkerung auch wirklich widerspiegeln, das heißt nicht diskriminierend sind, sondern partizipations- und integrationsfördernd wirken. Wir definieren den Migrationshintergrund, um Daten erheben zu können, inwiefern es uns tatsächlich gelingt, unsere Stadt interkulturell weiter zu öffnen. Wir haben uns in langen Debatten, wir werden den Dissens auch sicherlich heute nochmal austragen, das ist ja auch gut so. Wir haben in langen Debatten uns dafür entschieden, dass ein Migrationshintergrund bei allen Menschen gegeben ist, die keinen deutschen Pass haben, die selbst eingewandert sind oder Kinder von Einwanderern sind. Wir schaffen mit dem Gesetz mehr Gleichberechtigung bei Feiertagen und Bestattungen. Wir ändern aber auch noch 11 weitere Landesgesetze, um in all diesen Gremien die Mitbestimmung von Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte auch gesetzlich zu fixieren, also diese Mitsprachemöglichkeiten nicht nur zu organisieren, sondern auch zwingend auszugestalten. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Schritt dafür, wie sich auch Partizipation im Land Berlin verändern wird. Als wir das Gesetz im Frühjahr angekündigt haben und die ersten Eckpunkte bekannt wurden, war die Aufregung in Teilen der Stadtgesellschaft groß. Werden Ausländer jetzt bevorzugt? Darf der öffentliche Dienst jetzt nur noch Migrantinnen und Migranten einstellen? Sollen Weihnachten und Ostern abgeschafft werden? Alle diese Fragen waren in sehr dringlicher Form, sind an viele von uns herangetragen worden. Die Aufregung war riesengroß. Inzwischen hat sich also dieser Teil der Debatte doch deutlich sachlicher gestaltet, aber das waren Fragen, mit denen wir konfrontiert waren. Ich kann nur sagen, nichts davon stimmt. Wir bevorzugen niemand, wir bauen Benachteiligungen ab. Wir streichen keine Feiertage, aber es gibt keine Bevorzugung christlicher Feiertage. Wir wollen, dass die Verwaltung sich weiter öffnet und ich glaube, das ist auch gut für die ganze Stadt. Aber die Reaktionen zeigen, dass es viel Diskussions- und Austauschbedarf gibt, dass die Wissensstände, die Meinungen und die Vorurteile zum Teil sehr, sehr stark ausgeprägt sind und dass gerade diese Partizipation einen wichtigen Beitrag dazu leisten wird, dass dieser Austausch eben auch wirklich stattfindet und dass er sich auf alle sinnvollen, also wichtigen Projekte in der Stadt auch bezieht und dass es keine Schulgesetzberatung mehr gibt, ohne dass die Belange von Migrantinnen und Migranten, die ihre Intentionen selbstverständlich selbst vertreten, authentisch berücksichtigt werden. Eine letzte Bemerkung: Am 28. September hat der Senat das Gesetz in zweiter Lesung beschlossen. Das Gesetz zur Partizipation und Integration hat es ins Abgeordnetenhaus eingegeben. Es war, glaube ich, Ende des Monats Oktober, dass wir mit einer wirklich sehr, sehr intensiven und konstruktiven Anhörung mit Experten aus Politik und Unternehmensberatung, mit Bezirksbürgermeistern das im Ausschuss diskutiert haben. Und wir erwarten, dass das Gesetz jetzt am 9. Dezember, genauso wie wir es uns in einem extrem engen Zeitplan auch vorgestellt haben, verabschiedet wird. Berlin wäre dann das erste Bundesland mit einem solchen Partizipations- und Integrationsgesetz. Und wir haben uns damit viel vorgenommen, aber es zeigt natürlich, dass dieses Leitmotiv, diese Leitidee, Vielfalt fördern, Zusammenhalt stärken, für unsere Integrationspolitik eine Daueraufgabe ist. Als Querschnitts, als Pflichtaufgabe des Landes Berlin bleibt uns da noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich freue mich über jede Debatte, die wir führen, über jeden Streit, weil es zeigt, dass dieses Thema uns alle in der Stadt angeht, aber dass nur eine wirklich gute Grundlage, die wir mit unseren Integrationskonzepten 1 und 2 gelegt haben, die sich nun fortsetzt mit dem Partizipationsgesetz, was wir dann verabschieden, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, selbstverständlich auf einem streitbaren Weg. Selbstverständlich werden all diese Vorhaben nicht ohne Streit, nicht ohne große Mühe und nicht ohne Auseinandersetzung abgehen. Aber ich glaube, für die Lebensqualität in unserer Stadt, für uns alle, ist es ein notwendiger und sehr sinnvoller Prozess. Und wir haben da einen wichtigen Baustein, wenn wir dann das Gesetz verabschiedet haben, mit diesem Partizipationsgesetz gesetzt. Und dafür freue ich mich auch sehr und danke allen, die daran mitgearbeitet haben, und wünsche nun, dass wir auch eine gute Debatte der Umsetzung hinbekommen. Ich hatte, als das im Landesbeirat zum ersten Mal diskutiert wurde, gar nicht gedacht, dass in so kurzer Zeit ein doch akzeptables Gesetz zustande kommen würde. Das ist irgendwie auch ein Selbstläufer geworden, weil der Ausgangspunkt war eine andere AG, die hieß, glaube ich, Interkulturelle Öffnung, die von Tatjana Vorner geleitet wurde. Ach so, Partizipation. Ja, bei so vielen AGs blicke ich auch nicht mehr ganz durch. Okay. Jedenfalls, diese AG hatte schon so einen Vorschlag gemacht, dass bestimmte vorhandene oder zukünftige Regelungen gesetzlich auf eine gesetzliche Grundlage gesetzt werden sollten. Und das hat der Beirat in seiner alten Zusammensetzung so beschlossen. Das war im Frühsommer 2009. Dann war die Legislaturperiode dieses Beirats zu Ende, aber damit in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben wird, wurde eine sogenannte Interims-AG gegründet, die ich geleitet hatte. Und da haben wir ein Eckpunktepapier verabschiedet, das dann Anfang 2010 der neue Beirat von der Zielsetzung her angenommen hat, Zielsetzung, also ein Partizipationsgesetz zu erarbeiten. Und um das zu begleiten, gab und gibt es weiterhin eine AG-Partizipationsgesetz, das jetzt Tatjana Vorner und ich gemeinsam leiten. Es war ein viel umfassenderes Papier. Der Teil unserer Forderungen, der sich auf Beteiligung, Partizipation bezieht, ist, denke ich, im Großen und Ganzen im Gesetz geregelt. Vorschläge, die eher in Anführungszeichen integrative Zielrichtungen hatten, die sind nicht Teil dieses Gesetzes, aber dafür gibt es zumindest aus der Seite des Senats eine Begründung, die kann man so oder so bewerten. Die Begründung war, das Gesetz möglichst weit von den Landtagsabgeordnetenhauswahlen von Berlin zu verabschieden, die ja bekanntermaßen 18. September 2011 stattfinden. Wie gesagt, ob diese Überlegung unbedingt tragend ist, sei dahingestellt, aber das war der Grund, dass dann der Senat und wahrscheinlich auch die beiden Regierungsfraktionen beschlossen haben, wir werden von den Vorschlägen als erstes mal den Beteiligungspartizipationsteil in ein Gesetz einbringen. Und alles andere sehen wir dann vielleicht in der nächsten Legislaturperiode. Das Gesetz selber, denke ich, ist vor allem deshalb wichtig, weil es zum ersten Mal eine gesetzliche Regelung oder auch eine politische Linie gibt, die von dieser Diskussion, Integration und die müssen das machen und die müssen jenes machen, die, meine ich, die Menschen mit Migrationshintergrund wegkommt und sich Gedanken macht, wie können deren Beteiligungsrechte ausgeweitet werden, zumal eben für die, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und von politischer Direktbeteiligung zumindest ausgeschlossen sind. Und aus dieser Sicht, denke ich, ist so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, das ist schon ein gutes Gesetz. In Einzelpunkten können wir dann darüber reden, was vielleicht hätte noch besser gemacht werden können. Aber ich denke, das hat sich schon gelohnt, sich diese Mühe zu machen. Also wie das bei Gesetzen so ist, ist es ja natürlich erstmal etwas, was auf dem Papier steht. Die Frage ist dann, wie es dann in der Realisierung auch in den politischen Bezirken dann jeweils aussieht. Aber im Grunde genommen hat die Landesarbeitsgemeinschaft der Migranten- und Integrationsbeauftragten, der, wo Mitte und Neukölln nicht mehr vertreten sind, ja, ein positives Votum abgegeben für das Gesetz, hat auch einzelne Punkte gehabt, wo sie sich mehr erhofft haben. Aber für den Bezirk selbst und für auch die Beauftragten selbst ist es zum einen sehr gut, dass es jetzt endlich, also die Frauenbeauftragten sind schon durch das Landesgleichstellungsgesetz verankert gesetzlich, die Integrations- und Migrationsbeauftragten sind gesetzlich nicht verankert. Das heißt, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Fragen, die natürlich, also die man aber auch beim Landesgleichstellungsgesetz hatte und immer noch hat, sind Fragen der Ressourcen, die offen bleiben, weil wir ja doch Einzelkämpferinnen mit großen I sind vor Ort und auch was unsere finanziellen Ressourcen angeht, sehr unterschiedlich strukturiert sind vor Ort. Die Tatsache, dass es einen Ausschuss geben muss in jedem Bezirk, ist auch positiv bewertet worden, zumal wir ja auch in dem Bereich die Teilhabemöglichkeit dann von Menschen, die, sage ich mal, keinen deutschen Ausweis haben, Drittstaat, also nicht EU-Bürger sind und sich nicht beteiligen können, ansonsten am politischen Geschehen vor Ort, sich jetzt aber da durch die Bürgerdeputierten dann auch beteiligen können. Menschen mit Migrationshintergrund, muss man das überhaupt definieren? Wirkt es stigmatisierend? Kommt da die dritte Generation rein? Soll die dritte Generation rein? Soll sie nicht rein? Also auf allen Veranstaltungen, die ich gehabt hatte, war es immer wieder ein Thema. Bei den Stellungnahmen, die von den einzelnen Verbänden zu dem Gesetz abgegeben wurde, war es wohl mehrheitlich so, und da gucke ich jetzt schon mal zu Günther Piening, dass die gesagt haben, die dritte Generation soll nicht mit eingenommen werden, nicht mit aufgenommen werden. Die Kritik war dann aber immer wieder, dass im Prinzip die Generation, die jetzt davon betroffen ist, denn in diesem Gesetz gar nicht drinsteht. Mein Eindruck war immer, es ging aber auch ein bisschen hin und her, wofür man eigentlich diese Definition braucht. Deshalb nochmal meine Bitte an Günther Piening oder meine Frage, warum war eigentlich in diesem Gesetz der Punkt so wichtig, eine Definition zu haben für Menschen mit Migrationshintergrund? Ja, das ist eine relativ einfache Antwort, findet man da. Die Senatorin hat es ja schon dargestellt. Der Kernparagraf in diesem Gesetz ist der Paragraph 4, in dem es um interkulturelle Öffnung und um Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst handelt. Und wenn ich diese Forderung habe, ich will die Vielschichtigkeit der Einwanderungsgesellschaft abbilden, dann brauche ich ein messbares Kriterium. Und dieses Kriterium ist eben das der Migrationshintergrund. Wir haben ja auch eine positive Erfahrung gemacht in verschiedenen Bereichen. Wir haben die Kampagne Berlin braucht dich, da geht es um die Erhöhung des Anteils von Auszubildenden mit Migrationshintergrund. Auch dort müssen wir es in irgendeiner Form messen, definieren. Wichtig ist diese Kategorie also, um auch Erfolge und Misserfolge der Teilhabe generell auch darzustellen. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder auf eine Schwierigkeit gestoßen, wenn wir mit Verwaltungen diskutiert haben, wenn wir mit Privatunternehmen diskutiert haben, wenn wir mit in Unternehmen mit Landesbeteiligung diskutiert haben, stellt mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund ein, dann sagen sie, machen wir ja alle. Und dann sagen wir, ja, wie viel habt ihr denn? Und dann sagen wir, können wir nicht sagen. Das ist im Grunde genommen ein zentrales Thema gewesen und viele Betriebe haben sich auch geweigert, das zu erfassen, datenschutzrechtlich und sonstige Fragen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen es, wenn wir dieses Ziel wirklich ernst nehmen, müssen wir es, dieses Kriterium auch aufnehmen in das Gesetz. Und ansonsten können wir es nicht messen. Aber es ist eben vor allem eine statistische Größe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist keine individuelle Größe nach dem Motto, du hast Migrationshintergrund, also hast du jetzt einen Anspruch auf den öffentlichen Dienst. Sondern es ist eine statistische Größe, mit der wir erfassen wollen, wie weit sind wir. Die individuellen Qualifikationen bei den Einstellungsverfahren, die werden über andere Kompetenzen laufen, Mehrsprachigkeit und anderes. Da ist Migrationshintergrund nicht dieses zentrale Quotenkriterium im gewissen Sinne. Nun muss man sehen, ich bin da auch, muss ich sagen, sehr gespalten. Wir wissen inzwischen, dass diese Kategorie Migrationshintergrund zu einer vollkommen negativ aufgeladenen Kategorie geworden ist, eine Defizitkategorie. Wir müssen nur in die Schulen schauen, da fragen die Eltern sofort, wie viele Kinder NDH, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund habt ihr? Und wenn das dann über einer gewissen Quote liegt, dann sinkt der Daumen. Das heißt, es ist eine sehr negativ aufgeladene Kategorie. Das ist das eine. Das andere, diese Kategorie bildet natürlich die individuelle und die Vielschichtigkeit einer Stadt überhaupt nicht wider. Dazu haben wir, ist jeder viel zu sehr in verschiedenen Dimensionen anders. Trotzdem glaube ich, und da haben wir uns auch den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Einwanderungspolitik angeschlossen, der im März sein Gutachten vorgelegt hat. Und der hat, glaube ich, fand ich sehr gut, was der gesagt hat. Der hat gesagt, diese Kategorie Migrationshintergrund ist in den kommenden Jahren, vielleicht im kommenden Jahrzehnt, noch wichtig, um ein Stück von strukturellem Ausschluss festzulegen. Sie wird aber wahrscheinlich unwichtiger im Laufe der nächsten 10, 20 Jahre, weil dann andere Kriterien dazukommen, die die Einwanderungsgesellschaft auch anders widerspiegeln. Das heißt, es ist meines Erachtens durchaus eine Kategorie, die dazu geeignet ist, strukturelle Ausschlüsse zu definieren. Deswegen brauchen wir sie. Und jetzt zur zweiten oder zur dritten Generation. Ich glaube, einmal muss man sehen, da gibt es eine Menge Missverständnisse. Du hast die, wen betrifft es eigentlich? Es kommt immer wieder das Thema Generation Rüttli, die sei dritte Generation und sei da nicht eingeschlossen. Das stimmt einfach nicht. Die Kategorie sieht vor, dass die Generation Rüttli ist voll da drin. Also, es gehört dazu, erstens, alle, die keinen deutschen Pass haben, egal in der wievielten Generation sie da sind, gehört dazu. Zweitens, diejenigen, die einen Elternteil, wenn man die Kinder nimmt, die einen Elternteil haben, der eingewandert ist, der selbst also eine Einwanderungserfahrung hat. Allein wenn man das heißt, wenn ich keinen Migrationshintergrund haben will, dann gehören dazu, beide Eltern müssen den deutschen Pass haben und beide Eltern dürfen keine Einwanderungserfahrung haben, beide Elternteile. So, wenn man sich jetzt unsere Wirklichkeit hier anschaut in der Stadt, dann betrifft das sehr, sehr wenige. Die Generation Rüttli sowieso nicht. Das waren größtenteils ja arabische Jugendlichen, die selbst noch in der Duldung waren halt. Und wir haben das mal durchrechnen lassen und man geht davon aus, dass zurzeit der Unterschied zwischen dieser Definition von zweiter Generation und der dritten Generation nach dem Mikrozensus 0,5 Prozentpunkte ausmacht. Das sind etwa 20.000, 25.000 Leute. Das heißt, es ist eine sehr, sehr geringe Gruppe noch. In 10, 20 Jahren ist das sicherlich anders. Warum haben wir das dann gemacht, warum haben wir dafür plädiert, diese zweite Generation zu nehmen? Weil Ich merke das in meinen Gesprächen in der Stadt, aber alle Untersuchungen zeigen das auch, weil diese Kategorie Migrationshintergrund immer auch was Ausschließendes hat. Immer auch etwas davon hat, nicht dazuzugehören. Ist es eben halt auch etwas Festschreibendes, was Trennendes. Und meines Erachtens müssen wir dieses relativ eng führen, wenn wir sie nutzen. Und alle Untersuchungen zeigen, dass der Widerstand gegen diese Kategorie dort am größten ist, wo Kinder sind oder Personen sind, die in ihrer Familie überhaupt keine Migrationserfahrung mehr haben. Das heißt, in der gesamten Debatte geht es eigentlich darum, dass man sagt, wenn in der Familiengeschichte Einwanderungserfahrung ist, dann können wir mit dieser Kategorie leben. Und ansonsten wird es sehr problematisch von der Akzeptanz. Also deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Im Hintergrund spielt da auch eine Rolle, dass diese Debatte auch auf Bundesebene zurzeit sehr heiß diskutiert wird, dass man auf der Suche nach einer gemeinsamen Definition ist. Jeder hat inzwischen seine eigene Definition und dass eben dort auch erkennbar ist, dass aufgrund dieser breiten Diskussion um die negative Zuschreibung Migrationshintergrund man auf die zweite Generation kommt. Ich verstehe aber auch, wenn gesagt wird, das ist ein falsches Signal. Da kann ich nur sagen, erstens, viele Personen, viele Jugendliche dieser Generation sind da drin. Das ist sehr eindeutig, wenn man sich das konkret anschaut. Relevant wird das, glaube ich, in 10, 20 Jahren, wenn wir höhere Einbürgerungsquoten haben, wenn mehr Kinder von Einwanderern mit deutschem Pass geboren werden, die auch nicht im Familiennachzug heiraten, dann wird es relevant. Aber dann sind wir meines Erachtens auch eine Einwanderungsgesellschaft, die sich dazu bekannt hat, die Strukturen geschaffen hat, und dann brauchen wir auch andere Regelungen als ein Partizipationsgesetz, um Ausschluss zu thematisieren. Da haben wir dann auch andere Mechanismen, die wir dann brauchen.